3. Zahlen üben. Sprechen Sie nach, bitte. 1. 2. 3. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 4, 5, 6. 7. 8. 9. 7, 8, 9. Und 10.